Oben auf der Alm, wo Nachbarn stehen, diese Tür war 100 Jahre, keine Winde verwehen. Liegt der Fleck auf Erden in mein Herzen drin, da bin ich daheim und da kehr ich hin. I'm a man from the mountain high, that's where I belong, and I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul. I'm the man of folks, rock and roll. Yes, I'm the man of folks, rock and roll. Wo eine Urgewalt auf die Erden knallt, wird's im Sommer warm und im Winter kalt. Wo der Wildbach rauscht und die Blumen blühen, in mein Heimatland die Alpen glühen. I'm a man from the mountain high, that's where I belong, and I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul. I'm the man of folks, rock and roll. Yes, I'm the man, rock folks, rock and roll. Bergbauernbuhr, von die Madeln ihre Wadeln krieg ich nicht nur. Kämen früh wird dann heben, bis er einschlafen kann. Bin a zwölfender Hirsch, singaliert für die. Sag zum Sweet Little Rehlein, so lieb hab ich die. Ja da, nur da, bin ich daheim. I'm a man from the mountain high, that's where I belong, and I'm playing you my song. I am strong, yes I'm the one, singing from my soul. I'm the man, rock folks, rock and roll. Yes I'm the man, folks, rock and roll. Yes, I'm the man. Rock folks, rock and roll. Yes, I'm the man. Oh, folks, rock and roll.